zu fressen und darum kommt er her. Seinen alten Ausweis, ja, den will er hier nicht mehr. Ganz plötzlich ist er Syrer und keine 18 Jahre. Wo er doch gestern 30 und Kongolese war, ist uns doch egal, ob der Neger verreckt. Hauptsache uns geht's gut und der Schweinebraten schmeckt. Wir wollen ihn hier nicht haben, warum er das nicht checkt. Dass uns scheißegal ist, ob der Neger verreckt. Er stinkt wie ein Puma und scheißt überall hin. Körperhygiene, ja, das ist nicht sein Ding. Jeden an zu betteln, das ist seine Masche. Aber Hauptsache das allerneueste iPhone in der Tasche. Ist uns doch egal, ob der Neger verreckt. Hauptsache uns geht's gut und der Schweinebraten schmeckt. Wir wollen ihn hier nicht haben, warum er das nicht checkt. Dass uns scheißegal ist, ob der Neger verreckt. Er weiß ganz genau, was ihm hier zusteht. Dass der dumme Deutsche für ihn arbeiten geht. Als Dankeschön tut er uns dann ausrauben und beklauen. Verkauft den Kindern Drogen, vergewaltigt unsere Frauen. Ist uns doch egal, ob der Neger verreckt. Hauptsache uns geht's gut und der Schweinebraten schmeckt. Wir wollen ihn hier nicht haben, warum er das nicht checkt. Dass uns scheißegal ist, ob der Neger verreckt.